Wenn man über die Autobahn nach Hamburg hineinfährt und das Radio eingeschaltet hat, heißt einen die Stadt mit Evergreens von Madonna bis Phil Collins willkommen. In Hamburgs Äther regiert neben dem üblichen Dudelfunk nahezu absolutistisch der NDR. Und das ist ein Regime, das man leider nicht abwählen kann. Radiohörer sowieso nicht und kleine Künstler wie ich schon gar nicht. Also, auf der Autobahn kurz vor Hamburg. Wenn man sich von öder Musik zur Begrüßung nicht abschrecken lässt und trotzdem weiter in die Stadt hineinfährt, kommt man schnell zu unserer bunten Meile, der Reeperbahn. Dort habe ich, standesgemäß in einer Seitenstraße, eine kleine Wohnung zum Hinterhof. Mein Zuhause in der Hein-Heuer-Straße. Es war ein verregneter Sonntagnachmittag vor ungefähr einem Dreivierteljahr im April. Ich hatte irgendwie wieder mal den Blues. Erstmal grundsätzlich und an dem Tag glücklicherweise auch noch zusätzlich in Form meines Mittagessens. Blaubarsch mit Senfsoße. Der brauchte noch ungefähr 10 Minuten im Backofen, also hörte ich nebenher etwas Radio. Ich war an dem Tag nicht besonders scharf auf Musik hören. Damals hatte ich gerade meine letzte CD Halblang Kleines aufgenommen und sie verkaufte sich nur sehr mau. Im Radio wurde sie natürlich überhaupt nicht gespielt. Gut, ich kannte das schon. Es lief also der Deutschlandfunk und ich hoffte auf irgendein interessantes Gespräch. Das hätte sich fast auch ergeben. Eine junge Objektkünstlerin schilderte uns Zuhörern, wie sie dadurch, dass sie sich häufig alle möglichen Dinge von ihren Bekannten lieh, an den Materialkosten für ihre Werke sparte. Als sie sich gerade darüber beklagte, dass gute Freunde für eine Künstlerin wie sie wirklich schwer zu finden seien, schnitt ihr der Moderator, erstaunlich spät, das Wort ab. Jetzt haben wir aber schon wieder viel zu lange geredet. Als nächste Musik gibt's gleich für unsere Zuhörer einen ganz besonderen Leckerbissen. Leckerer als mein Blaubarsch im Backofen? Unüberhörbar. Der Wichtigtuer im Radio meinte, für Sie daheim oder unterwegs habe ich während meines letzten Aufenthaltes in den USA eine ganz besondere CD aufgetrieben. Wir alle kennen den in den Staaten sehr erfolgreichen Bruce Springsteen. Aber kennen wir auch seine Cousine? Ich bekam direkt ein schlechtes Gewissen. Der Moderator schien das zu ahnen und setzte nach. Es ist wirklich seltsam, dass die Dame hierzulande noch völlig unbekannt ist. Sie hat bereits ihre dritte CD eingespielt, von der hören wir jetzt den Titelsong. Wow, was für eine durch und durch musikalische amerikanische Familie, die der Deutschlandfunk mir da ins Haus schickte. Wie gut, dass dieser Sender seine Reporter hinaus in die medial noch viel zu wenig erschlossene neue Welt schickt, damit wir uns hierzulande nicht von einheimischen Nachwuchsbands volldröhnen lassen müssen. Ich schaltete das Radio aus und erschloss mir lieber in Ruhe mein Mittagessen. Als ich mich hinterher gerade zu einem Verdauungsschläfchen auf meine Couch pflanzen wollte, klingelte das Telefon. Ludo, mein Manager, war am Apparat und tat sich groß. Wem der Name Ludo verdächtig nach Luden klingt, der liegt übrigens nicht ganz falsch. Leo, vergiss jetzt mal deinen Sonntagsblues. Ich hab ne Radiotante aufgetan, die sich für deine Musik interessiert. Carstensen heißt die. Sie macht für ein NDR ein Feature über die Hamburger Schule. Wenn er mal was Anständiges für mich hat, was selten genug der Fall ist, dann prahlt Ludo ordentlich damit. Okay, die Hamburger Schule. Das ist eigentlich nur ein Sammelbegriff von Musikjournalisten für bestimmte norddeutsche Bands wie zum Beispiel Die Sterne, Tokotronic oder auch Sänger wie Rocco Schamoni oder Bernd Begemann. Von letzterem stammt die Definition, dass bei deutschsprachiger Popmusik dieser Gattung in verständlicher Sprache über Dinge gesungen wird, die nachvollziehbar sind, also weniger artifiziell oder ironisch. Mit der Hamburger Medienschickeria stehe ich ja nicht besonders gut. Spätestens seit dieser unappetitlichen Geschichte mit der Klatschkolumnistin aus Winterhude. Ich meinte aber trotzdem zu Ludo am Telefon, okay, dann richte der Dame bitte von mir aus, dass ich ihr gerne für ihre Recherchen zur Verfügung stehe. Habe ich schon gemacht, antwortete er. eigentlich ein Grund für mich schnuddelig zu sein. Er hätte gerne erst einmal grünes Licht von mir abwarten können. Aber der gerade verzerrte Blaubarsch stimmte mich versöhnlich. Außerdem ging mir durch den Kopf, bessere Kontakte in dieses beliebte Seniorenheim namens Norddeutscher Rundfunk könnten mir tatsächlich nicht schaden. Als ich Ludo das sagte, meinte er: Sehr vernünftig, Junge. Schließlich wirst du auch nicht jünger. Irgendwann werden wir ja alle mal bräsig. Das sagt man bei uns in Hamburg statt engstirnig oder borniert. Und dann kennst du übers Funkhaus Hamburg-Lockstedt wenigstens schon mal ein paar andere Rentner aus der Medienbranche. Ich traf Frau Carstensen dann eine Woche später im feinen Café Schwanenwiek an der Alster. Sie erklärte mir, wie sie für das Feature vorgehen wollte. Wissen Sie, lieber Herr Greller, für unser Projekt über die Hamburger Schule würde ich Sie als Vertreter dieser spannenden Musikrichtung gerne in den Mittelpunkt der Sendung stellen. Dann können sich unsere Zuhörer mithilfe Ihrer exemplarischen Biografie ein besonders lebensnahes Bild machen. Wirklich geschickt von der Mediendame. Ich denke, sie brauchte mich einfach als Feigenblatt, um darüber hinwegzutäuschen, dass sie selbst von der Popmusikszene der Stadt keinen blassen Dunst hatte. Und das, obwohl sie mit Anfang 40, auf die ich sie in dem Restaurant schätzte, eigentlich erstaunlich jung für eine Mitarbeiterin des NDR war. Also, mein lieber Herr Greller, ich als zuständige Redakteurin und der eigentliche Autor des Features würden vor allem Freunde, Bekannte und Verwandte von Ihnen befragen wollen, wie das ist, mit einem Liedermacher der anspruchsvollen Sorte. Oh, das tat gut. Umgang zu haben. Ein paar davon haben der Autor und ich bereits recherchiert. Herrn Kamberlein, Ihren Manager, einen Schulfreund aus Ihrer alten Heimatstadt Heide und die Barfrau Ihrer Stammkneipe in St. Pauli. Könnten Sie dann bitte noch Kontakt herstellen zu Ihrer Frau Schwester und Ihrer Freundin? Als Frau Carstensen andeutete, sie würde für das Feature vielleicht sogar ein paar Schauspieler wichtige Szenen aus meiner Karriere nachspielen lassen, da hielt ich das eher für Wichtigtuerei. Damit wollte sie mir wohl demonstrieren, wie gut gefüllt die Kassen ihres Rundfunkhauses waren, denn sowas kostet Geld. Aber ich hatte mich selten so geirrt. Wenn ich geahnt hätte, dass dieses Radiofeature über mich als typischen Vertreter der Hamburger Schule dermaßen in die Hose gehen würde, dann hätte ich damals sicher gleich den Hörer wieder auf die Gabel geknallt, als Ludo bei mir anrief. Habe ich aber leider nicht getan. Und so kam es zu dieser misslungenen Sendung. Als ich den Kram damals im Radio gehört hatte, dachte ich, ich hätte doch lieber Herrn Begemann oder Herrn Schamoni den Vortritt lassen sollen bei diesem Feature. Leute, die Sendung gehört hatten, mussten ja denken, Leo Greller sei ein postpubertärer Schlappes. Vor allem, womit Ludo zitiert wird. Wen interessieren denn olle Kamellen wie die, dass ich meinen Eltern vor zig Jahren mal 300 Mark geschuldet habe? Ich stellte meinen Herrn Manager natürlich zur Rede. Er meinte: Ja, ich bekenne mich schuldig, Leo. Ich hab der Hörfunkbraut viel mehr erzählt, als ich eigentlich vorhatte. Die hat mir die ganze Zeit geschmeichelt, fast ein bisschen geflirtet und du weißt ja, für eine vom NDR war sie sogar relativ frisch. Jeder Mensch braucht ab und zu ein paar Streicheleinheiten, egal von wem. Der bisher einzige Lichtblick in dem Feature war meine Lieblingsbarfrau auf St. Pauli. Die weiß eben, was sie ihren Stammkunden an Diskretion schuldet. Ganz im Gegensatz zu der Dame, die sich vor einem Dreivierteljahr meine Freundin schimpfte. Mit Manuela, das Peinlichste kommt ja erst noch. Und was von der aufdringlichen Klatschkolumnistin nachher noch zu hören sein wird, gehört eigentlich auch nicht in eine seriöse Sendung. Vielleicht hätte ich doch drauf eingehen sollen, als mir die Carstensen im Café Schwanenwiek anbot, wenigstens meine Rolle in den Spielszenen selber zu sprechen. Statt dass sie so ein Lackaffe von Vorabendserien-Schauspieler verunstaltet. Die können doch eigentlich immer nur sich selber spielen. Wenn ich mich selber gemimt hätte, dann hätte ich sicher mehr Einfluss drauf gehabt, was letztendlich gesendet worden wäre. Eigentlich war ich auch gar nicht so abgeneigt. Ich dachte mir halt, es wäre vielleicht taktisch klug, erst einmal mit dem nicht so grandiosen Image des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei uns Wortkünstlern zu kokettieren. Hätte ich aber vielleicht doch für mich behalten sollen, meine gespielte Bescheidenheit. Frau Carstensen, ich bin ganz durch den Wind, dass Sie mich als Sprecher in Erwägung ziehen. Dabei passe ich doch gar nicht so ins NDR-Programm. Schließlich kämpfe ich mit meiner Kunst gerade gegen Sprachverfall und Gutmenschentum an. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass so eine üppig bezahlte Redakteurin vom Staatsfunk über genügend Selbstbewusstsein verfügt, über meine kleinen Sticheleien hinwegzusehen. Ich meine, okay, wer bin ich denn schon? Und wie viel Macht, Geld und Einfluss hat der Norddeutsche Rundfunk? Und also auch seine Redakteurinnen? Ich meine, die haben einfach die Mittel. Gut, man hört das ihren allermeisten Sendungen natürlich nicht an. Aber das ist doch trotzdem kein Grund, sich von einem kleinen Sänger irritieren zu lassen. Naja, jedenfalls kam durch die Produktion dieses Features niemand ernsthaft zu Schaden. Obwohl, Frau Carstensen blieb doch nicht ganz unversehrt. Sie erlitt einen kleinen Hörsturz, als sie einmal unangemeldet in die Proben zu meiner neuen Show hereinplatzte. Das zählt aber nicht, denn das wäre nicht passiert, wenn sie einfach nur ruhig dort sitzen geblieben wäre, wo ich es ihr gesagt hatte. Ach, wissen Sie, von hier vorne sehe ich Sie aber viel besser. Nicht mal meine kaum benutzten Oropax wollte sie sich leihen lassen. Nee, lassen Sie mal stecken, Herr Greller. Dann kann ich auch nichts dafür, wenn Michael den Blue Devil Verstärker für seine E-Gitarre hochfährt und die Carstensen spricht davor gerade in ihr Handy mit dem Intendanten. Ich glaube ja, dass sich der Ohrring, den es ihr bei diesem Zwischenfall vom Kopf gepustet hat, bei einer der nächsten Proben wieder anfinden wird. Kann doch aus meiner Band niemand was mit anfangen, mit so einem ehrwürdigen Familienerbstück. Außerdem hat sich Michael später noch telefonisch bei ihr entschuldigt. Kann natürlich sein, dass sie das so kurz nach diesem kleinen Unfall noch nicht wieder richtig hören konnte. Also wie ich meine, alles in allem kein Grund für Frau Carstensen, mich in ihrem Feature schlecht aussehen zu lassen. Ich habe seit der Ausstrahlung übrigens nichts mehr von ihr gehört. Vielleicht ist sie noch ein bisschen eingeschnappt, dass ich sie bei unserer Schlussbesprechung versetzen musste. Dabei hatte sie noch so einen feierlichen Unterton in der Stimme, als sie mich in die Espresso-Lounge in den großen Bleichen einlud. Meinen Sie nicht auch, Herr Greller, wir sollten uns für unsere letzte Verabredung vor der Feature-Sendung in einem angemessenen Rahmen treffen? War ein bescheidenes Wetter an dem Abend. Hoffentlich ist sie auf dem Weg zur Lounge nicht noch groß nass geworden. Ich habe den Termin jedenfalls nicht aus Jux und Dollerei vergessen, sondern weil ich wirklich Ärger an dem Abend hatte. Manuela war zu Hause ein Malheur passiert. Sie hat aus Versehen eine Kassette überspielt, auf der ein wichtiger Liedentwurf von mir aufgenommen war. Überspielt mit Chris de Burg. Da habe ich mich so drüber aufgeregt, dass ich den Termin mit der Redakteurin glatt vergessen habe. Als ich ihr meine Entschuldigung dafür am nächsten Tag auf den Anrufbeantworter gesprochen habe, hatte ich schon so eine unangenehme Vorahnung, dass sie jetzt vielleicht ein schlechtes Bild von mir zeichnen würde in dem Feature. Naja, Eitelkeit hin, Imagepflege her. Dabei sein ist alles, wie es so schön heißt. Und ich war immerhin im Radio, einem Medium, zu dem in meiner Jugendzeit noch richtig wegweisende Kultur entstand. Wie auch immer, auf der Strecke geblieben ist leider etwas die Hamburger Schule. Das ist aber nicht so schlimm. Ihre Lehrer und Schüler können ganz gut für sich selbst sorgen. Musikjournalisten werden auch in Zukunft nicht auf dieses gut klingende und griffige Etikett verzichten. Und nun gibt es sogar noch ein misslungenes Feature über die Hamburger Schule. Ein Grund mehr für die Musikredakteure von NDR 2 oder dem NDR Jugendradio, ums Verrecken keine Stücke dieser dubiosen Hamburger Bands zu spielen. So bleibt zum Schluss wohl nur eine Gewissheit. Wenn man auf der Autobahn Richtung Berlin die schöne Stadt Hamburg wieder verlässt, wird man auch künftig mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mit Musik von den Sternen, Tokotronic oder Rocco Schamoni behelligt werden. Also weiterhin gute Fahrt. Ich stelle das Mikro mal ein bisschen weiter weg von der Wanne. Dann wird der Ton zwar vermutlich schlechter, aber wenn das teure Ding ins Badewasser fällt, muss ich es bezahlen. Und wenn du reinfällst? Das riskiere ich. Moment bitte. Michaela Peinrich für Margo. Interview mit Leo Greller. Ja, ich hoffe, du sitzt bequem auf dem Beckenrand. Bequem ist nicht das richtige Wort. Aber einmal ist halt immer das erste Mal. Naja, das Bad wurde leider dringend nötig. Darauf konnte ich nicht verzichten. Schon gut. Einen Moment brauche ich bitte noch. Interview mit Leo Greller, Arbeitsüberschrift, die Hamburger Schule bitte zum Bad. Oh. Nicht gut? Wie wär's mit, die Hamburger Schule geht baden? Oh, nix mit Schule bitte. Alternativen? Ja, eine entlarvende Homestory, ja, über den badenden Bänkelsänger Leo Greller. Ich spreche das erstmal nur auf Band für unsere Schreibkraft, der Übersicht halber. Gespräch vom 3. September 99. Ah, da herrscht ja Ordnung. Sonst kann schnell mal was schiefgehen. Eine Kollegin von mir hat schon mal aus Versehen ein Interview mit unserem Bürgermeister überspielt. Mit einem Gespräch mit einem bekannten Arzt für unsere Medizinserie in Sachen Enuresis. Das passierte nur, weil sie das Band nicht richtig markiert hatte. Enuresis? Bettnässen. Ist mir auch schon mal passiert. Also nicht das mit den Bettnässen. Das mit dem Überspielen. Ich hatte den genialsten, super inspiriertesten und respektlosesten Song meiner ganzen Karriere aufgenommen. Nie wieder Lufthansa. So ein Lied voller Fernweh. Das kenne ich gar nicht. Ja, weil Manuela damals die Kassette gelöscht hat. Das war letztes Jahr. Da war ich noch mit ihr zusammen. Und sie hat die Kassette mit einer geliehenen CD von Christe Berg überspielt. Aus Versehen, wie sie sagte. Nein. Ich hatte zwar alles noch im Speicher. Und die Texte waren auch noch irgendwo, aber die erste Aufnahme, die war einfach perfekt gelungen. So ein Meisterwerk, das kann man nicht wiederholen. Das wäre respektlos gegenüber einem selbst. Naja, und außerdem entsteht so Stoff für Legendenbildung. Hast du dich wegen dieser Sache von deiner Freundin getrennt? Nein, das war wegen was anderem. Mir gefällt der Druck da neben dem Badezimmerschrank. Ist der von Renoir? Das sind die Akte am Flussufer von Cézanne. Der Fleck da am Rand, das ist nichts Besonderes. Bist du ein maritimer Typ? Ja, ich stehe total auf Wasser. Ich lebe in einer Hafenstadt. Ich gehe zweimal pro Woche schwimmen, meistens. Und ich bade auch total gern. Offensichtlich. Und schließlich konnten wir auch eine Kundin machen. Wie bitte? Konnte man das nicht verstehen? Leider nein. Ist irgendwie untergegangen. Ich sagte gerade, schließlich kommt ja auch alles Leben aus dem Wasser. Sicher. Jetzt aber doch noch ein Wort zur Hamburger Schule, bitte. Ein Wort? Strapaziös. Okay, die Frage war etwas nachlässig formuliert. Bekomme ich vielleicht trotzdem noch eine längere Äußerung vom Bordakrobaten Leo Greller? Zur Hamburger Schule? Das wäre nett. Nur, wenn du mir die Seife reichst. Da fasse ich jetzt nicht rein. Okay. Ich werde wirklich fast in jedem Gespräch mit Journalisten auf dieses Label der Hamburger Schule angesprochen. Für die einzelnen Leute, die es beschreiben soll, ist das meiner Meinung nach genauso wenig aussagekräftig wie der Club of Rome oder zum Beispiel die Schwestern der perpetuellen Indulgenz oder die Weight Watchers. Ich glaube, ich habe verstanden, was du meinst. Nach unserem Oberlehrer, Herrn Studienrat Begemann, umfasst die Hamburger Schule Musiker, die in verständlicher Sprache über Dinge singen, die nachvollziehbar sind. Also weniger artifizielle oder ironische Lieder. Das trifft in der Tat auf viele deiner Lieder zu. Ah, stimmt schon. Du und dein Manager. Ludo. Ja, Ludo Kamberlein. Ihr hattet in letzter Zeit einigen Ärger mit der Presse. Besonders eine bekannte Winterhuder Kollegin von mir lässt ja seit neuestem weder ein gutes Haar an deinen Veröffentlichungen noch an deinen sonstigen Aktionen. Würdest du dich wegen solcher Dinge als Publicity geschädigt bezeichnen? Nicht direkt. Nein, eher nicht. Oft genug profitiere ich ja schließlich auch von der Presse. Dein Magazin ist ja immer mal wieder auch nett zu mir und ja, kramt mich aus der Klamottenkiste hervor. Wie bildlich. Wie sieht's eigentlich mit Musikerkollegen von dir aus? Kollegen? Dir wird kein gutes Verhältnis zur populären Spaßband Superpunk nachgesagt. Dabei hast du früher gemeinsam mit deren Sänger Carsten Friedrichs musiziert, wie man so hört. Ach ja, musiziert. Findest du es nicht etwas kleinkariert, Leuten die Freundschaft aufzukündigen, nur weil sie mittlerweile erfolgreicher sind als du? Woran misst du Erfolg? An CD-Verkaufszahlen oder daran, zu wie viel kreativer Weiterentwicklung Menschen, unabhängig solcher Zahlen, fähig sind? Ich nehme mal die Antwort B. Den Carsten lernte ich auf einer S-Bahn-Fahrt Richtung Wedel kennen und wir haben danach ein paar Mal miteinander gejammt, wobei der englische Song, wie hieß der, Mistake No More, herauskam. Wir zählten 13 und 17 Lenze. Aber obwohl wir uns damals vorgenommen hatten, die Musikwelt zu revolutionieren, ist dann irgendwie doch nichts mehr draus geworden. Sicher nicht der einzige bekannte Fall in der Geschichte, in dem umstürzlerische Pläne von Jugendlichen unverwirklicht geblieben sind. D'accord. Aber ich nehme es Carsten in der Tat etwas übel, dass diese Mission jetzt ganz allein an mir hängen bleibt, während er sich mit seinen hypererfolgreichen Superpunks und ihrer Wir sind der bereits etwas in die Jahre gekommene singende Nachwuchs des Deutschen Gewerkschaftsbundes Attitüde einen schönen Vorruhestand macht. So, so. Mistake no more. Ich fürchte doch. Das ist natürlich bitter. Naja, es sind ja trotzdem noch genug Liedermacher gegen den Zeitgeist unterwegs. Du hast früher auch agitatorische Protestlieder gesungen. Ach ja, Protest. Wie politisch ein Lied sein kann, hängt meiner Ansicht nach immer auch von seinen Zuhörern ab. Das ist keine Einbahnstraße. Aber du hast solche Lieder gesungen. Ja, ja. Ich erinnere mich, dass ich eine sehr politische Phase zur Zeit der Einverleibung der DDR in den westdeutschen Kapitalismus namens Wiedervereinigung hatte. Viele von meinen Freunden hier in St. Pauli und auch in der Schanze waren damals echt total geschockt von der ungenierten Selbstbedienung. Echt ungeniert, die in den Chefetagen der Konzerne stattfand. Ja, das lief wohl teilweise recht unschön ab. Mir wurde damals schnell klar, dass ich wenigstens ein musikalisches Zeichen setzen musste. Gegen diese plötzlich aus allen Ecken hervorkriechenden Nadelstreifenanzug tragenden Leichenfledderer habe ich gemacht. Schön gesagt. Ich habe dann aber schnell gemerkt, dass Texten mit irrigiertem Zeigefinger nicht so meine Sache ist und die restlichen Griffel dann lieber stecken lassen. Gut. Stimmt es eigentlich, dass du Glas zersingen kannst? Hm? Hat mir neulich ein Verkäufer in einem Plattenladen erzählt, als ich gerade die CD Halblang Kleines von dir in der Hand hielt. Das hat er dir erzählt? Er dachte wahrscheinlich, mit dieser Zusatzinfo ließen sich deine Platten leichter absetzen. Ich habe mir die CD an dem Tag jedenfalls nicht gekauft. Oh, sahnetragisch. Ist denn an dem Gerücht, du würdest das hohe C schaffen, was dran? Sehe ich vielleicht aus wie jemand, der ein hohes C singen kann? Hm. Ich glaube, auf diesen zweifelhaften Ruhm verzichte ich gerne. Auch wenn ich dich mit diesem Eingeständnis wahrscheinlich enttäusche. Tust du gar nicht. Ich kann mir schon vorstellen, wie es zu diesem Gerücht gekommen ist. So eine elitäre Winterhuder Klatschkolumnistin hat mich mal unter der Überschrift Popsänger steht vor, was war das? Popsänger steht vor kreativen Scherbenhaufen böse in ihrer Kolumne verrissen. Die Dame Reifenstein-Herbig. Ah, ich hatte mich kurz davor auf einer Privatparty ihrer Avancen erwehren müssen. Und dabei ging wohl nebenbei auch einiges an ihrem Wohlwollen. Und eben an Glas kaputt. Also keine übernatürlichen Kräfte am Werk beim Scherben machen. Daran siehst du jedenfalls, wie schnell wir Liedermacher in Schwulitäten geraten können. Ja. Was soll's. Presse hin, Presse her. In erster Linie bin ich natürlich Musiker. Musiker, Provokateur, Schauspieler, Autor. Nach Musiker kommt erstmal eine ganze Weile nichts. Eine verlängerte Pinkelpause, wenn du so willst. Und was käme als nächstes? Du hast doch zum Beispiel in diesem Film mitgespielt. Ja, also das mit der Schauspielerei, das musste ich einfach mal ausprobieren. Also, du hattest vorletztes Jahr in Hanseatic Necrophile, einem B-Movie von Eike Meldorf, die männliche Hauptrolle. In dem wird Hamburg total verstrahlt, radioaktiv. Durch einen Unfall im Atomkraftwerk von Krümmel? Stade. Ich verwechsel die immer. Krümmel liegt südwestlich von Hamburg und Stade nordöstlich. Ich habe mir den Film damals mit einer Freundin angeschaut. Die fand es ziemlich geschmacklos, als die verstrahlten Atomzombies mordend und brandschatzend über den Jungfernstieg gezogen sind. Ein todlustiger Film. Planst du denn eigentlich einen weiteren Film mitzuspielen? Ich muss erst noch verdauen, wie mies Hanseatic Necrophile von der Presse behandelt worden ist. Also vor allem auch von den Studentenblättern. Denen ist scheinbar der Sinn für subtile Ironie und den hatten die früher. Der ist denen total abhanden gekommen. Echt traurig. Es sieht so aus, als säße der Stachel wirklich tief. Hältst du deine Arbeit vielleicht grundsätzlich für unterbewertet? Nein, ach was, ich beziehe mich jetzt nur auf den Film. Weißt du, da haben so viele Leute dran mitgeschuftet. Und Eike war so stolz auf sein Werk. Er meinte damals sogar, dass er mit diesem überdrehten Atommovie seine persönliche Steinbeck-Phase durchleben würde. Tatsächlich. Also ich erinnere mich, dass sich die in unserer Redaktion, die ihn damals gesehen hatten, selten einig waren in der Ablehnung dieses Films. Die Leute sind an Hanseatic Necrophile nicht richtig rangegangen. Nicht locker genug. Wenn du da wegen des Themas Atom-Super-GAU schon mit so einer Bäh-Haltung ins Kino gehst. Mit was für einer Haltung? Wenn man den Film von Anfang an aus so einer I-Position anschaut. Aus einer intellektuellen. Aus einer I-Git-Position. Dann kann man natürlich gar nicht richtig entspannen und das Werk richtig auf sich einwirken lassen. Da warst du also unzufrieden über den mangelnden Erfolg. Es hätte mich schon gefreut, wenn wir mit unserem Film ein bisschen mehr Anerkennung eingeheimst hätten. Es muss ja nicht gleich das Prädikat wertvoll sein. Irgendeine kleine Auszeichnung tut's ja oft auch schon. Ich meine, sogar Kleingartenvereine bekommen hin und wieder Preise. Und erfolgreiche Musiker. Sprechen wir es doch ruhig mal aus. Ach, weißt du, für meine Lieder brauche ich keine Anerkennung. Die Tatsache, dass sie veröffentlicht werden und dass über sie geschrieben wird, ist schließlich schon Bestätigung genug. Das klingt vernünftig. Und angenehm bescheiden, wenn ich das hinzufügen darf. Ich will das alles wirklich nicht zu hoch hängen. Denn ich möchte nicht, dass die Leute meine Musik zu ernst nehmen. Dass sie sich bei jedem Lied diese "Was will uns der Sänger damit sagen?" Frage stellen. Ah, das muss nicht sein. Bitte nicht. Das wäre in meinen Augen eine falsche Ehrfurcht. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort für deine Fans unter unseren Lesern. Ja, ich muss jetzt langsam raus aus der Wanne. Sonst geht's mir am Ende noch wie Dr. Klöbner. Wie wem? Dem Knollennasenmännchen aus Lorios Badewannensketch. Der bekam doch zum Schluss auch ganz verschrumpelte Finger. Und das wollen wir doch nicht. Oh, ich befürchte, es ist schon zu spät. Bekomme ich eigentlich einen Stromschlag, wenn uns dein Mikro in die Wanne fällt? Dafür reicht die Spannung wahrscheinlich nicht aus. Es würde dann, glaube ich, außerdem auch kaputt gehen. Und das wollen wir doch auch nicht. Gibst du mir mal das Handtuch? Kakophonie, Schwaphophobie. Aus dem Tagebuch eines genervten Liedermachers der Hamburger Schule, deutschsprachiger Popmusik. Über nervige Radiofritzen, naive Träumereien über den idealen Gig, Medienkritik über den norddeutschen Dudelfunk und vereitelte Outings von Homosexuellen in der Musikbranche. Verdammt nochmal! Es fällt doch wohl absolut in Ludos Aufgabenbereich, mir kaputte Typen vom Hals zu halten. Aber er meint wohl, als mein Manager muss er alles, aber auch wirklich alles mitnehmen, was mir von irgendwelchen Spinnern angeboten wird. Herr Greller, haben Sie kurz Zeit für mich? Ihr Manager, Herr Kamberlein, hat mich ermutigt, Sie zu fragen, ob Sie in meinem Feature über die Hamburger Schule deutscher Popmusik mitwirken wollen. Wenn ich an einem Lied schreibe, dann brauche ich meine Ruhe. Ich schüttel sowas schließlich nicht mal ebenso aus dem Ärmel. Das ist Millimeterarbeit. Da geht das nicht an, dass irgendein Wichtigturm mich um 10:30 Uhr morgens am Telefon damit zulabert, dass er ein Feature über mich machen will. Über mich als wichtigen Vertreter der Hamburger Schule. Zweifelhafte Ehre. Der kann von mir aus einen Nachruf auf mein Leben bringen, sobald ich den Löffel abgegeben habe. Aber vorher lasse man mich noch eine Weile in Ruhe texten. In dem Feature würden Personen, die Ihnen unterschiedlich nahe stehen, zu Wort kommen. Ihr Agent? Na, das könnte Ludo so passen. Ehemalige Freundinnen? Soweit kommt das noch. Die sollen sich mal lieber ein Schweigen hören. Klassenkameraden von Ihnen? Leute aus der Hamburger Künstlerszene. Und natürlich Sie selber, im O-Ton. Ohne, dass ich Ihnen Fragen stelle. Sie könnten erzählen, wonach Ihnen gerade ist, was Sie für wichtig halten. Na, das ist ja eine tolle Idee. Aber ich befürchte, daraus wird nichts. Wenn mir heute trotz deines dummen Rumgequatsches noch irgendetwas Interessantes einfallen sollte, dann kommt das eher in meinen neuen Song. Ich würde die einzelnen Beiträge dann so zusammenmixen, dass den Hörern ein individuelles Gesamtbild von ihnen entsteht. Tja, eine schöne Kakophonie würde das werden. Ich sehe das schon kommen, auf Kosten meines Images. Nee. Der Typ soll mal lieber weiter studieren gehen, soll mal ein bisschen nicht mehr über den Weg laufen und den Leo in Ruhe seine Arbeit tun lassen. Da kommt bestimmt was Gescheiteres bei raus, als bei irgendeinem Hörbuch oder bei seinem euren Feature. Jede CD von mir ist sowieso wie ein Kapitel aus meinen Memoiren. Ich gebe echt lieber der Mopo Interviews als solchen Pseudo-Intellektuellen. Wenn ich denen von der Presse sage, dass sie in einem Artikel über mich Bockmist verzapft haben, dann haben die immerhin die Größe, das auch einzugestehen. Aber wenn so eine hochambitionierte Toncollage misslingt, dann sehe ich das doch schon kommen, dass sich irgend so ein elitärer Hörspielspinner am Ende damit herausredet, es hätte an mir gelegen und mir dafür die Schuld in die Schuhe schiebt. Aber die werde ich mir nicht anziehen. Wirklich eine Frechheit, mich mit irgend so einem Experimentalkram zu nerven. Mann, oh Mann, solche Träume wie den letzte Nacht, solche Träume sollte man wirklich öfter haben. Ein Tag im Leben des Superstars Leo Greller. Als Stoff für ein neues Lied wäre so eine Traumkarriere ja auch nicht schlecht. Das würde allerdings voraussetzen, dass ich alle Einzelheiten noch zusammenbekomme. Als erstes bin ich mal in einem Hotelzimmer aufgewacht. Wo war das nochmal? Genau, ganz trendy in Wien. Eine schöne, morbide Stadt. Und natürlich wache ich nicht alleine auf. Das Groupie neben mir ist eine richtige Wienerin. Keine von den Nervensägen, die sich über hunderte von Kilometern auf der Tour hinten dran heften. Sie bestellt mir noch den Zimmerservice fürs Frühstück. Dann sagt sie kurz, dass sie auf meine nächste CD gespannt ist und verabschiedet sich. Ganz dezent, ohne Liebesschwüre. Hier ging's weiter. Ach ja. Ich bekomme mein Frühstück ans Bett und lese im Kulturteil der Morgenzeitung, dass mein Konzert vor 2 Tagen zweifelsohne die Maßstäbe für One-Man-Song-Abende in Österreich um einiges anheben wird. Überschrift des Artikels? Felix Harmonia. Was bemerkenswert ist, denn eigentlich kann ich gar kein Latein. Jedenfalls ist man in der Wiener Leopoldstadt schon total gespannt auf mein Wiederholungskonzert heute Abend. Dafür jogge ich mich dann am Nachmittag nach einem guten Essen im Schönbrunnpark fit. Nur ab und zu werde ich dabei von netten und ganz und gar nicht hysterischen jungen Wienerinnen erkannt und um ein Autogramm gebeten. Naja, und eine Telefonnummer wird mir augenzwinkern zugesteckt. Ich wundere mich noch im Nachhinein etwas, dass mir die Coolness der Leute im Traum so gefallen hat. Also in echt habe ich das ja eigentlich ganz gerne, wenn die Mädels ein bisschen wuschig werden und ausflippen, wenn sie mich sehen. Also für meinen Geschmack könnte es auch gerne noch ein bisschen häufiger passieren. Am Abend dann das Konzert. Ausverkauft und mitgeschnitten fürs Fernsehen. Ich trete pünktlich auf, denn ich habe es nicht nötig, die Leute durch hinauszögern, heiß auf mich werden zu lassen. Vorgruppe ist auch nicht. Technische Schwierigkeiten, keine Spur. Ein paar junge Mädels weinen. Na also. Die Zugaben dauern länger als meine Show. Die Leute wünschen sich nicht nur meine alten Kamellen, sondern fast nur Sachen von meiner neuen CD. Das war dann eigentlich die letzte Nummer. Vielen Dank. Für mich war es wieder mal ein richtiger Seelenstriptease heute Abend. Ich hoffe, für euch war es auch okay. Ihr wart echt ein Sahnepublikum. Aber jetzt könntet ihr mich wirklich langsam gehen lassen. Feierabend ist auch für mich mehr als ein leeres Wort. Okay, eine Nummer noch, aber dann ist gut. Nach über 3 Stunden verabschiedet Leo Greller sein Publikum in den Teil der Nacht, den er ihm noch übrig gelassen hat. Ein paar Rodis schleppen mich noch in eine Wiener Innenbar, in die sie ohne Begleitung eines Promis sowieso nicht reingekommen wären. Wäre auch nicht gerade realistisch, der Traum. Nur so einem Konzert falle ich normalerweise halbtot ins Bett. Ja, aber was soll's. Ihr hörtet gerade die Hamburger Nachwuchshoffnung DJ Pump Beat mit Pulse Injection. Starke Scheibe. Schon ein bisschen länger im Geschäft. Nicht ganz so bombastisch erfolgreich. Ist mein nächster Studiogast hier bei Hype FM. Die eine oder der andere kennt ihn vielleicht sogar schon. Er kommt aus St. Pauli und hat uns seine neue CD Halblang Kleines mitgebracht. Stopp! Halt! So läuft das nicht. Ich will das nicht. Also das heute Morgen im Studio, warum habe ich das bloß gemacht? Am liebsten wäre es mir alles wieder zurück. Zurück an Anfang, nochmal von vorne, alles zurück auf Start. Na okay, zugegeben. Meine neue CD, die könnte sicher besser laufen. Also den deutschen Musikmarkt wird sie wohl noch nicht völlig verwüsten. Das hatte ich auch nicht erwartet. Ich müsste Lure eigentlich nochmal sagen, dass er als mein Manager das PR-Pedal noch mal so richtig durchtreten sollte. Das will ich aber nicht. Also, die Leute sollen Halblang Kleines von sich aus kaufen. Aus Neugierde. Oder sie sollen es einfach bleiben lassen. Ich bin jetzt 36. Ich habe einfach keine Lust mehr, in irgendwelchen miefigen Radiosendungen für Hörern mein Leben runterzubeten. Nur weil sie mich noch nicht kennen. Noch nie was von mir gehört haben. Die können mich mal. Ihr wisst immer noch nicht, wer heute bei mir im Studio sitzt? Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Er hat etwas mit der legendären Hamburger Schule zu tun. Wird er sogar manchmal als heimlicher Klassensprecher bezeichnet. Na, dämmert's langsam? Und dann kann es noch passieren, dass mich so ein grenzdebiler Dudelfunkmoderator als Obermacker der Hamburger Schule anpreisen will. Oberpeinlich. Klassensprecher war ich auf der richtigen Schule ja schließlich auch nie. Also wäre ich damals so ein Klassensprechertyp gewesen, dann wäre ich ja heute nicht Popsänger, sondern Leiter einer Bankfiliale oder was sonst was Gemeines. Und überhaupt, ist ein typisch plakatives Label von der Presse. Hamburger Schule. Das könnte den Schreiberlingen so passen. Alles schön übersichtlich eingeteilt. Als Klassenstreber, die Intelligenzpestchen von Blumenfeld. Als Klassenflittchen, die Mädels von die Brauthaut ins Auge und am besten noch als Klassenraudi Rocco Schamoni. Vielen Dank. So eine Schule müsste man wirklich anzünden. Jedenfalls wäre das keine für den kleinen Leo. Also man sollte eigentlich meinen, dass in so einer großen Stadt wie Hamburg die Radiosendungen eigentlich mehr Niveau haben müssten. Da kommt man aus Heide hierher, denkt, so, jetzt ist es wohl vorbei mit dem Kraut- und Rübenfunk. Nun ist Metropolenprogramm angesagt. Aber denkste, die Hanseaten, die lieben's flach. Bloß keine stilvollen Musiksendungen und bloß keine intelligenten Lieder, sondern lieber Fischmarktgesülze auf Kopfhörer. Freunde, nicht mit Leo Greller. In meine Musik fließt alles Mögliche mit ein. Fußball, mein Leo Mobil, Drogen, Politik, Comics, Steuerbescheide und ganz besonders natürlich Frauen. Manche Frauen inspirieren mich total, wenn ich einen neuen Song schreibe. Auf Titel wie 3,5 Arten Elke zu lieben oder Emanzipiert und trotzdem liiert, kommt man nicht, wenn man in Wiebesding gerade Frust schieben muss. Also wenn mich andererseits heute im Pudelsclub eine Ex von mir anhaut und im Nachhinein von mir wissen will, warum ich eigentlich während wir zusammen waren ausgerechnet Titel wie Nimm bitte die Hintertür oder Sexuelles Mobbing eingespielt habe, dann muss ich Leo Greller schon ziemlich zurücknehmen, um nach einer Antwort auf so eine Frage immer noch als Gentleman durchgehen zu können. Darüber müsstest du unbedingt mal ein Lied schreiben. Worauf ich auch gar nicht kann, ist, wenn man mich zum Beispiel zu bestimmten Themen hindrängen will. Wenn ich auf dem Turmweg Straßenfest auftrete und hinterher zur Entspannung in einem leeren Übertragungswagen vom NDR eine kleine Nummer mit einer Freundin schiebe, denn dann mitten während dieser Privatübertragung ein paar spielende Kinder in den Wagen platzen Und wenn diese Freundin in den nächsten Tagen immer wieder damit anfängt, dass sich diese Geschichte doch eigentlich super für einen neuen Song eignen würde, zum Beispiel einen über tragische Fälle von Cultus Interruptus wegen übertriebener Rücksicht auf spielende Kinder, dann wird Leo Griller doch gleich wieder misstrauisch. Ob sich da nicht nur wieder jemand in seinen Werken verewigen will. Auch enge Vertraute sind da ja nicht vorgefeit. Wenn Ludo mir in regelmäßigen Abständen immer mal wieder zu bedenken geben möchte, ob ich nicht auch mal eine Nummer speziell für meine rein männlichen Bewunderer schreiben will. Warum bringst du nicht mal sowas? Zum Beispiel über eine eigentlich fantastische Männerfreundschaft, die noch perfekter sein könnte, wenn der eine Freund jobbedingt nicht ständig mit den verschiedensten Frauen ins Bett gehen müsste. Müsste ist gut. Während der andere sich aus Vernachlässigung in irgendwelchen Blueboy-Bars die Nächte um die Ohren schlagen muss. Dann kann ich mir nicht helfen. Da sehe ich meinen Manager in meiner Fantasie jedes Mal mit stolz geschwellter Brust vor so einem rein männlichen Etablissement in St. Pauli stehen und dem DJ augenzwinkernd eine CD von mir zuschieben. Mit dem Hinweis, dass auf sein Drängen der Leo Griller den Track Nummer 5 mit dem Titel »Den einen, den man will« und »Die anderen, die man muss« extra für seine Fans in der Wunderbar geschrieben hat. Wenn Ludo mir mit solchen Wünschen kommt, dann sage ich ihm jedes Mal, dass meine CDs nicht das richtige Medium sind für sein Outing durch meine Hintertür. Das soll er gefälligst durch den Vordereingang erledigen und wenn er dafür selber eine Platte aufnehmen muss. Ich bin schließlich nicht Prolo von Rosenheim. Weil immer noch einige Fragen offen zu sein scheinen, hier zum Abschluss ein Interview, das unser Spezi kürzlich mit einer Vertreterin der Regenbogenpresse führte. Eine große Hamburger Tageszeitung hatte ich dieses Frühjahr zusammen mit den Fotos von 19 weiteren Hamburgern als einen der 20 begehrtesten Junggesellen der Hansestadt vorgestellt. Bist du über diese Art von Publicity glücklich? Naja, unter meinem Foto stand die Berufsbezeichnung Popsänger. Das hat mir sehr missfallen. Ich sehe mich selber als echten Liedermacher. Übrigens hat von dieser Zeitung niemand persönlich bei mir angefragt, ob ich wirklich gerade keine Freundin habe. Ich frage mich, wie die das so genau wissen wollten. Dein Ruf wird dir vorausgeeilt sein. Schon möglich. Meine Wohnung hier in der Hein-Heuer-Straße genießt bei meinen weiblichen Fans übrigens auch eine gewisse Popularität. Eigentlich hatte ich mir ja noch die Frage notiert, ob sich Leo Griller selbst für erotisch hält, aber ich glaube, das wurde mir spätestens gerade eben beantwortet. Oh, sorry, ich wollte ihn nicht aus dem Rhythmus bringen. Fühlt man sich eigentlich als Sexsymbol, wenn die Yellow Press das eigene Konterfei abdruckt? Naja, als mein Manager Ludo Kamberlein mir die Zeitungsseite zeigte, da lag ich gerade da nieder, weil ich mir aus dem Italienurlaub eine hartnäckige Gelbsucht mitgebracht hatte. In so einem Zustand macht man sich weniger Gedanken drüber, ob man nur Sexappeal ausstrahlt oder nicht. Ich musste wegen dieses Mitbringsels die Aufnahmen zu Halblang Kleines verschieben. Und auch die geplante Sommertournee fiel erstmal flach. Die kommt jetzt im Winter. Als Wintertournee. In Anbetracht dieses ganzen Ärgers verlor die Junggesellengeschichte schnell an Bedeutung für mich. Also was die Zeitungen über dich schreiben, ist also nicht so wichtig. Also wenn, dann sollen die lieber was über meine Arbeit schreiben. Um meine privaten Bettgeschichten kümmere ich mich schon selbst. Auch wenn da vielleicht nur was nachbleibt. Wie in Italien, Das kam vom Essen. Ey, was für ein Interview wird das hier eigentlich? Das hängt natürlich nicht zuletzt von dir ab. Es geht das Gerücht, dass dein Vater ein hohes Tier in der Hamburger CDU sein soll. Stimmt das? Ich meine, falls ja, da kannst du natürlich nichts für. Klare Sache. Es gibt schließlich keine Sippenhaft mehr. Trotzdem fragst du danach. Mich wird's halt interessieren. Und unsere politisch engagierten Leser wahrscheinlich auch. Mir ist dieser Bullshit auch schon zu Ohren gekommen. Absoluter Quatsch, da ist überhaupt nichts dran. Sehr beruhigend. Also erst einmal, dass mein Daddy schon seit einigen Jährchen nicht mehr unter uns weilt, was mich manchmal immer noch traurig macht. Aber das Miese an dieser üblen Nachrede ist ja, dass immer irgendetwas bei den Leuten hängen bleibt, auch wenn es absolut hirnrissig ist. Da wollen halt einige Flachwichser offenbar mein Image beschädigen und schrecken dabei selbst vor so infamen Verleumdungen nicht zurück. Wie fertig müssen solche Typen sein? Ich erkläre hiermit gerne für alle, die jetzt vielleicht noch Zweifel haben sollten. Weder war mein Vater zu Lebzeiten ein hoher CDU-Bonze, noch stand er dieser Partei jemals nahe, noch stehe ich dieser Partei nahe. Nichts vergessen? Und sollte ich eines Tages Kinder haben, wird Ihr Vater Ihnen rechtzeitig, bevor Sie irgendwo das Kreuzchen machen dürfen, erklären, wo man vielleicht mal daneben liegen darf und wo dann aber auch der Spaß aufhört. Unappetitliche Geschichte, das. Wohl wahr. Apropos unappetitlich. Warum gehst du mit den Erfahrungen aus deiner überwundenen Kauterbacksucht eigentlich nicht stärker an die Öffentlichkeit? Damit auch? Ich könnte mir vorstellen, dass es da draußen viele Betroffene oder Angehörige von Betroffenen gibt, denen es helfen würde, wenn ein Sympathieträger wie du öffentlich zu seiner Abhängigkeit steht. Gerade weil du sie ja inzwischen besiegt hast. Richtig, endgültig überwindest du sowas nie, wenn du irgendwann mal voll drauf warst. Bei mir hat es ja zuerst nur mit Tabakschnupfen angefangen. Als guter Hamburger habe ich mich natürlich immer gefreut, wenn Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt im Fernsehen zu sehen war. Und wenn er dort neben der Beantwortung von Journalistenfragen für alle sichtbar seiner Sucht noch Schnupftabak frönte. Schmidt schnupft ja bloß, jedenfalls im TV. Vor laufender Kamera. Naja, und ich war recht jung, als Schmidt noch Kanzler war. Und so einem unreifen Spund imponiert das natürlich, wenn ein alter Pfeffersack wie Helmut öffentlich im Fernsehen drauf ist. Verständlich. Und so habe ich es eben irgendwann auch mal ausprobiert. Beim Schnupfen ist es dann leider nicht geblieben. Das war nur der Einstieg. Irgendwann wollte ich auch kauen. Du kannst den Menschen gerne über die Mago eine Message zu diesem heiklen Thema mitteilen, wenn du das möchtest. Ich sag euch, Leute, lasst bloß die Finger davon. Ihr verliert eure Freunde, weil ihr wie Schmidt ständig blödes Zeug brabbelt, wenn ihr euch was reingezogen habt. Eure Freundin findet die vom Tabak gelben Zähne ätzend und zieht ebenfalls Leine. Von den Scherereien mit der Bullerei ganz zu schweigen. Du hast dich der brisanten Thematik auch künstlerisch gewidmet. Ich habe in meinem Song »Kau dich glücklich« diese spezielle Suchtproblematik behandelt. Parallel mit der Frage, warum alte konservative Männer einfach nicht von der öffentlichen Bühne abtreten wollen, obwohl sie die Menschen nur noch annerven. Ich denke, damit habe ich bestimmt einigen Leuten Anstoß gegeben, ihr Leben nicht einfach so wegzuwerfen. Beziehungsweise auszuspucken. Genau. Einige Hamburger Prominente haben ja wegen der besseren Vernetzung und beruflichen Möglichkeiten in den letzten Jahren Berlin als neuen Wohnsitz gewählt. Wäre solch ein abgrundtiefer Verrat an hanseatischer Treue auch einem Leo G. zuzutrauen? Ich lebte tatsächlich mal ein paar Monate an der Spree, im Hauptstadtslamm. Und um noch eins draufzusetzen, sogar im spießigen Charlottenburg. Ach. Auch wenn es kitschig klingen mag, tatsächlich der Liebe wegen. Das klingt für mich eher romantisch, testosterongesteuert, unzurechnungsfähig. Wenn das Schicksal einen mit sowas bedenkt, dann muss man da eben durch. Ich habe hart daran gearbeitet, die entsprechende Person zu einem Umzug an die Elbe zu bewegen. Und ich war offenbar überzeugend. Sonst säße ich jetzt nicht hier. Alles eine Frage der Zeit und der Argumente. Leo Greller in einer anderen Stadt als Hamburg. Undenkbar. Auch wenn ich mal für Wochen oder auch Monate weit weg von zu Hause rumtüdeln muss, gehört Leo G. immer noch genauso zu St. Pauli wie das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenkrankheiten. Wunderbar. Du siehst, es ist mir ernst. Aber ja. Nächstes Thema. Claudia Dittersdorf, die deine Freundin in dem berüchtigten Trash-Movie Hanseatic Necrophile gespielt hat, ist ja seit diesem Film eine kleine Berühmtheit in der Hamburger Lesbenszene. Ja, Claudia hat in Hanseatic Necrophile wirklich voll aufgedreht. Sie hat die harten Action-Parts übernommen, für die ja gewöhnlich der männliche Hauptdarsteller zuständig ist. Aber mir war es wichtig, meine Rolle eher musikalisch anzulegen. Ich erinnere mich, du hast jede Menge gesungen als T. Costa Theo. Ja, die Lieder Jungfernstieg schweigt und Lauf, wenn du kannst, sind auch auf meinem Soundtrack zu dem Film drauf. Nebenbei, ich wäre auch gern bekannter bei den Hamburger Lesben. Also das kommt jetzt eher unvermutet. Käm's nicht, wenn du Sie lieben mich nicht auf Halblang Kleines gehört hättest. Darin singe ich ja zum Beispiel, Sie lassen mich hier nicht rein, die Damenbars sind zu für mich, dabei würde ich so gern dabei sein, doch sie tolerieren mich nicht. Und der Refrain, Sie sagen, sie lieben mich nicht, sie sagen, sie brauchen mich nicht, dabei wäre es doch wirklich so einfach, dabei wäre es doch einfach Pflicht. Also hoffentlich wird's noch mal was mit den Lesben. Das hoffe ich auch. Ich arbeite da nämlich hart dran. Weißt du, in meiner Klasse auf der Realschule gingen mehrere Mädchen, die ich im Verdacht hatte, heimlich gegenseitig aufeinander zu stehen. Ich mache mir da heute ab und zu noch Vorwürfe, dass ich damals nicht stärker zwischen ihnen vermittelt habe. Und deshalb suche ich wohl vermutlich unbewusst die Nähe zu dieser Szene, weil ich glaube, da was wieder gut machen zu müssen. Hört sich so gesehen plausibel an. Leo Kreller als verhinderter Missionar. Also ich glaube, der Begriff Missionar ist in diesem Kontext leicht vorbelastet. Stimmt, eine unglückliche Metapher. Aber um nochmal auf das Thema sexy oder nicht sexy zurückzukommen, bringt ihr denn noch gute Fotos von mir zu dem Interview? Also, das Angebot besteht weiterhin. Wenn dein Agent, unser Magazin, noch ein paar brauchbare Bilder zur Verfügung stellt, dann könnte ich unserem Chefredakteur vielleicht sogar überreden, dich auf der Titelseite zu bringen. Und die Ludo euch geschickt hat, die waren wirklich nicht okay? Nein, da hat dein Manager leider etwas daneben gegriffen. Och Mensch. Tut mir leid, aber die Mago versteht sich nun mal im besten Sinne als Lifestyle-Magazin für eine anspruchsvolle Leserschaft. Das heißt, auch wenn ein Popsänger in unserer Redaktion als Geheimtipp vielleicht total beliebt ist und ganz so weit würde ich in diesem Fall nicht gehen, können wir trotzdem ihm zuliebe keine dilettantischen Pseudokunstfotos auf dem Titel bringen. Schade. Das ist bestenfalls Schülerzeitungsniveau. Leo Kreller neben dem Hamburger Fernsehturm, doppeldeutig grinsend mit der Hand im Schritt. Das ist als Anspielung auf überdimensionierte Phallus-Symbole gedacht. Wirklich? Ludo meinte zu mir, wenn man die Welt aus einer bestimmten Perspektive heraus betrachtet, also dann entdeckt man die Dinger wirklich überall. Jetzt wird's schon interessanter. Leos Manager reagiert also sensibilisiert auf steingewordene Männlichkeitssymbole. Und was ist mit Leo? An dem Tag, an dem wir dieses Foto geschossen haben, da war ich jedenfalls total fasziniert von dieser Art der bewussten Wahrnehmung. Ich finde auch, das muss nicht gleich was Homoerotisches haben. Ah, war dir diese Feststellung jetzt wichtig? Ich möchte da nur vorbeugen. Nicht, dass das Interview jetzt irgendwelche Untertöne bekommt, die nicht korrekt wären. Ich fühle mich jedenfalls immer total wohl, wenn mein Agent mich auf irgendwelche Schulenpartys mitnimmt. Da kann ich mich meistens richtig gut unterhalten. Dieses Rumgebaggere von weiblichen Fans, naja, und von Frauen, die mich halt erkennen, das fällt da total weg. Ach, und von schwuler Seite ist Leo Kreller keinen Annäherungsversuchen ausgesetzt. Das funktioniert gut. Ludo hat da so ein T-Shirt für mich, wo dick hetero draufsteht. Und wo hetero draufsteht, ist auch hetero drin. Tja, und kommt auch nur hetero ran. Gut zu wissen. Das würde umgekehrt nicht laufen. Auf einer Party mit netten Mädels und einem T-Shirt mit hab eine Freundin und bin treu drauf, das würde Frau mir ja doch nicht abkaufen. Sollte sie denn? Also echt schade, dass sie das Bild von mir und dem langen Hamburger nicht bringen wollt. Weißt du, das ist so. Normalerweise haben wir unsere eigenen Fotografen, die uns die Bilder liefern, die wir haben wollen. Ja, ich weiß, aber da ist Ludo nun mal eigen. Er ist der Einzige, der mich fotografieren darf, was mich als Sänger anbelangt. Das musste ich ihm nur mal versprechen. Hört sich nach einer wunderbaren Männerfreundschaft an. Du wirst mir jetzt ehrlich gesagt zu ironisch mit deinen Kommentaren. Wollen wir das Interview an dieser Stelle beenden? Ist recht. Sie sind jetzt am Beispiel des Herrn G. hoffentlich etwas schlauer über die Hamburger Schule deutschsprachiger Popmusik geworden. Oder? Oder?